Freunde. Ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt. Hey, Pippi Langstrumpf, tolle, hey, tolle, hey, tolle, hopsasa. Hey, Pippi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt. Hey, Pippi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt. Ich hab ein Haus, ein guter, buntes Haus, ein Äffchen und ein Pferd, die schauen dort zum Fenster raus. Ich hab ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd, und jeder, der uns mag, unser einmal eins gelehrt. Zweimal drei macht vier, bitte, bitte, bitte, und drei macht neune. Wir machen uns die Welt, bitte, bitte, wie sie uns gefällt. Hey, Pippi Langstrumpf, tolle, hey, tolle, hey, tolle, hopsasa. Hey, Pippi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt. Dreimal drei macht sechs, bitte, bitte, wer will's von mir lernen? Alle groß und klein, tralalala, lad ich zu mir ein. Ich hab ein Haus, ein guter, buntes Haus, ein Äffchen und ein Pferd, die schauen dort zum Fenster raus. Ich hab ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd, und jeder, der uns mag, kriegt unser einmal eins gelehrt. Macht neune, wir machen uns die Welt, bitte, bitte, wie sie uns gefällt. Hey, Pippi Langstrumpf, tolle, hey, tolle, hey, tolle, hopsasa. Hey, Pippi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt. Dreimal drei macht sechs, bitte, bitte, wer will's von uns lernen? Alle groß und klein, tralalalala, dich zu uns ein.